Bald darauf fand der erste Besuch Bennos bei den Käsbergers statt, und das riesige Blumenbouquet, mit dem er sich bewaffnet hatte, erweckte das helle Entzücken Katharines und der Großmama Käsberger. Herr Lebrecht Breivogel hatte sich nie in solche Unkosten gestürzt. Im Gegenteil, er war noch die Kosten für die Hebamme schuldig. Er guckt doch gleich auf den ersten Blick, was für ein vornehmer Mensch ist, belehrte Großmama Käsberger ihre Tochter, als Benno sich verabschiedet hatte. Sie fand, dass sein Buckel eigentlich gar nicht so groß sei, als er von außen aussehe, und er habe so viel Seele in den Augen. Was schadet er ein Buckel? Pah! So viele Buckels konnte ein Mann gar nicht haben, dass sie ihn deshalb als Schwiegersohn verschmäht hätte. Die gute Großmama Käsberger schwamm bereits in standesamtlichen Träumen. Wenn die Töchter einmal in die 30er Jahre gekommen sind, sitzt bei den Müttern das Segen sehr lose. Jeder ledige junge Mann gilt ihnen als Schmetterling. Sie haben beständig das Schmetterlingsnetz bei sich. Sie verstehen das Fangen virtuos. Und ehe der arme Junggeselle Böses geahnt hat, haben sie ihn auf dem Spannbrett der Ehe aufgespießt. Der harmlose Benno ahnte nicht, welche Gefahr ihn bedrohte. Umso schärfere Augen hatte die erfahrene Frau Petterich, die die Besuche ihres Mieters bei der Komödiantengesellschaft da drüben mit Missfallen sah. »Genau so hat's beim Professor Langberger angefangen«, warnte sie ihren Schützling. »Auf den Kopf genau so. Zuerst harmlose Besucher, dann so merkwürdige Zerstreutheit.« Und auf einmal hat er vorm Traualtar gestanden, den Zylinder verkehrt in der Hand und hat Ja gesagt. Und das Unglück war fertig. Herr Stehkragen, ich warn Ihnen. Benno stutzte und wurde vorsichtig. Er wiederholte in angemessenen Abständen seine Besuche, ließ sich von Katharina etwas vorsingen, half dem kleinen Lebrecht gelegentlich bei den Schulaufgaben, mit dem Erfolg, dass er nach einem Vierteljahr bereits nur noch der zweitschlechteste in der Klasse war. In hohe Gunst geriet er bei Papa Käsberger. Dieser wies ihm die höchste Ehre, die er zu vergeben hatte. Er nahm ihn mit in den Schornsteinfegerverein. Benno fühlte sich sehr geschmeichelt. Da sich aber das Gespräch im Verein fast ausschließlich um die Qualität des Äpfelweins und des Magistrats drehte, wobei der Äpfelwein besser wegkam als der Magistrat, so ging Benno vorsichtig einer Wiederholung seines Gastspiels bei den lustigen Rauchfängern aus dem Wege. Etwas gespannter wurden mit der Zeit seine Beziehungen zu der gnädigen Frau Großmama. Sie konnte noch so oft betonen, dass das Junggesellenleben doch unmöglich einen Mann auf die Dauer befriedigen könne und dass ein kluger Mann niemals eine junge Schneegans, sondern nur ein gereiftes, erfahrenes Mädchen, »Rita, wie alt bist du eigentlich?« heiraten würde. Benno gab ihr vollständig recht, aber er zog nicht die gewünschten Konsequenzen. Großmama Käsberger fand infolgedessen, dass der Buckel Bennos in der letzten Zeit bedeutend gewachsen sei. Eigentlich sei der Buckel noch viel größer, als er von außen aussehe, und sie gewöhnte sich an, gar lieblos von Benno zu reden und nannte ihn ihrer Tochter gegenüber mit Vorliebe »Dein buckliger Jud«. Katharina nahm alsdann Benno kräftig in Schutz. Sie hatte längst herausgefühlt, dass Benno ein guter Kerl war, und seine wohlwollende Bewunderung tat ihr wohl. Kam doch durch ihn wieder ein bisschen Wärme in ihr liebeleeres, verblühtes Dasein, und ähnlich ging es Benno selbst. Er hegte für sie eine väterliche Freundschaft. Er machte ihr kleine Geschenke. Ja, er nahm sie sogar einmal mit in das koschere Restaurant. Darf man gratulieren? Hatte am nächsten Tag der stoppelbärtige Josef gefragt. Wie viel kriegt sie dann mit? Sie gehören ja auf den Affenstein, hatte Benno ihn barsch zurechtgewiesen. Ich heirat überhaupt nicht. Mit mir stirbt mein Geschlecht aus. Bloß meine Seitenlinie, der Apollo von Belvedere, pflanzt sich noch fort. Benno und Katharine, zwei vom Schicksal vernachlässigte, an Enttäuschungen gewöhnte Menschenkinder, freuten sich ihrer wunschlosen Sympathie. So standen die Dinge, als plötzlich Martha in Bennos Gesichtskreis trat. Neben dem Sonnenglanze dieses neuen Erlebnisses musste der freundliche Schimmer jener harmlosen, allmählich zu einer angenehmen Gewohnheit herabsinkenden Freundschaft verblassen. Als erste bemerkte die gute Frau Petterich die Veränderung, die mit ihrem Mieter vorging. Aber da ihr Marthas Existenz unbekannt war, führte sie sein seltsames Verhalten auf die Beziehungen zu Katharine Käsberger zurück, die sie schon lange auf die ziemlich umfangreiche Liste jener Mitmenschen gesetzt hatte, die sie nicht riechen konnte. »Hab ich's nicht gesagt«, jammerte sie. »Jetzt ist es bald wirklich so weit. Aber das sage ich Ihnen. Ich gehe nicht zu Ihrer Trauung. Ich nicht. Wenn's dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Standesamt. Einen Ring soll man Ihnen durch die Nasen ziehen und Sie im zoologischen Garten ausstellen. Ich sag's ja, seit mein George selig tot ist, gibt's kein vernünftigen Mannsbild mehr. Mein George selig, ach, so an find ich meiner Lebtag nimmer. Der war doch noch von der guten alten Rass. Tanzen hat er können, schottisch, Galopp, Walzer rechts herum, Walzer links herum, auf eigene Zehenspitzen und auf fremde Zehenspitzen. Der geborene Balletdöserich. Durchs Tanzen haben wir uns auch seinerzeit kennen und lieben gelernt. An einem Sonntag war's in Niederrad, beim Bamberger. 5 Glas Bier habe ich ihm bezählt und nach dem 6. hat er mir ewige Treue geschworen. Und er hat sie auch gehalten, wenigstens habe ich nichts bemerkt. Das war ein Mann, mein Schorsch selig. Ein Herz wie Gold hat er gehabt. Und so schön war er. Wie ein Feldwebel in Zivil hat er ausgesehen. Sie müssen aber nicht glauben, dass ich nicht vielleicht auch noch andere Partien hätte machen können. Mindestens Sticker 10 Verehrer hab ich gehabt. Ich war auch mal jung und schön, so schön wie eine hochgeborenes Fräulein Käsberger ihrer Lebtag nicht und wenn sie 100 Jahre alt werden wird. Da ist zum Beispiel der zweite Gehilf vom Metzger Westheimer gewesen. Der wäre beinahe wegen mir in die Mähe gehippt. Und glücklicherweise war er damals grad zugefroren. Und der Ausläufer Philipp vom Schäperler, der hat sogar Gedichte auf mich gemacht, so unzurechnungsfähig war er. Gott, wenn ich dran denk, wie ich einmal mit dem Philipp beim Bamberger getanzt hab und der Schorsch ist dazugekommen und ehe ich die Herren hab miteinander bekannt machen können, hat der Philipp schon verbunden werden müsse. Denn mein Schorsch selig, der hat Kraft gehabt wie ein Eisbär. Muskele, sage ich Ihnen, so dick wie ein Buckel. Und hat doch sterben müssen. Es ist ein Kreuz. Wir haben Benno auf seinem abendlichen Heimweg ganz allein den Sachsenhäuser Berg hinaufkraxeln lassen, ihn diskret seinen Träumen nachhängen lassen. Nun aber wollen wir uns ihm wieder anschließen und ihm in sein Zimmerchen folgen, um einmal nachzuschauen, wie es dort aussieht. »Guten Abend, Herr Stehkragen«, begrüßte ihn Mariechens verlockende Stimme im Hof. Das Mariechen hatte in dem Schuppen, der dem seligen Herrn Petterich als Sommerwerkstätte gedient hatte, gespielt und war, sobald sie Benno erblickt hatte, ihm freudig entgegengesprungen. »Guten Abend, Mariechen«, erwiderte Benno den Gruß und zupfte ihr das Haarband, das sich beim Spielen verschoben hatte, zurecht. »Die Schulaufgaben schon gemacht?« »Natürlich, Herr Stehkragen«, beteuerte das Kind. »Soll ich sie Ihnen zeigen?« »Später, später«, sagte Benno freundlich. Sein Kopf war noch mit Gedanken an Martha gefüllt, und er überhörte beim Betreten des Hausflurs ganz den Gruß der Frau Petterich. Kopfschüttelnd sah ihm seine Wirtin nach. »Jetzt glaub ich's bald selber«, seufzte die brave Frau. »Das ist Zeit wert, dass er unterm Pantoffel kimmt. Dem Riesen Goliath sein Pantoffel, das wär so die richtige Größe für ihn. Er wird schon ganz taub von der Zerstreutheit. Die Liebe hat sich bei ihm aufs Ohr gelegt. Nächstens schnappt er über.« Beim Betreten seines Zimmers fand Benno auf dem Tisch einen Strauß frischer Wiesenblumen. Den hatte ihm Mariechen gepflückt, die mit kindlich überschwänglicher Verehrung an ihrem Hauslehrer Benno hing. Wie gut konnte er ihr alles erklären. Viel besser als die Lehrerin in der Schule. Und nie schimpfte er. Immer war er gleichmäßig freundlich, verlor nie die Geduld, so viel man ihn auch fragte. Und merkwürdig, bei der Lehrerin in der Schule verspürte man immer, sobald sie sich umdrehte, den unwiderstehlichen Drang, ihr die Zunge herauszustrecken, eine Nase zu schneiden oder wenigstens ein Gesicht zu ziehen. Bei Benno kam ihr nie dieser Gedanke. Benno war ihr guter Freund, ihr Vertrauter. Nur wo die Kinder herkommen, sagte er ihr nicht. Wahrscheinlich wusste er es selber nicht. Und noch eines war dem Mariechen aufgefallen, dass er ihren Namen nicht behalten konnte. Er redete sie oft mit Martha an. Sie hatte es einmal lachend ihrer Mutter erzählt und diese hatte die rätselhafte Antwort gegeben: »Wenn er dich wieder mit Martha anredet, dann redest du ihn mit Herrn Käsberger an.« Benno nahm den Blumenstrauß in die Hand, seine aufgestülpte, bebrillte Nase verschwand in den Blüten, er zog eine Marguerite aus dem Strauß und zupfte die Blätter ab und flüsterte dabei: »Sie liebt den Wittmann, sie liebt ihn nicht, sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht. Sie liebt...« Der Schlag soll ihn treffen. Er seufzte tief auf, hängte Hut und Mantel an den Türhaken und legte sich auf das Sofa. »Wollen Sie gleich die Fies vom Sofa heruntertun?« erklang auch schon Frau Petterichs vorwurfsvolle Stimme. Frau Petterich war ins Zimmer getreten, um seinen Mantel zum Ausbürsten zu holen. Oder, ehrlicher gesprochen, sie kam unter diesem Vorwand, um sich zu überzeugen, ob ihr Mieter wieder seufzend auf dem Sofa lag und seine Zustände hatte. Den Hauptschmuck des Zimmerchens bildete der große Bücherschrank. Da standen unsere Klassiker in Reih und Glied, arg zerlesen, fleckig und vergilbt, so dass man sie beim ersten flüchtigen Anblick für wertvolle alte Ausgaben hätte halten können. Aber dem war nicht so. Stuart Webbs hätte mit Leichtigkeit festgestellt, dass diese Flecken Bennosche Fingerabdrücke und Butterbrotspuren waren. Über dem Sofa hing ein Brautbild von Bennos verstorbener Mutter. Zweifelsohne hatte diese Fotografie einst in dem Brautbild des Vaters ein Gegenstück besessen. Aber dieses Bild fehlte. Hatte der kurzsichtige Benno es einmal fallen lassen, oder war es beim Umzug verloren gegangen? Nein, die Geschichte verhielt sich ganz anders und sie war wieder mal eine echt Bennosche Geschichte. Der alte Stehkragen und sein Sohn hatten sich zeitlebens schlecht verstanden. Der Vater, ein Kleinkaufmann, hatte den kleinen Benno unter schweren Opfern das Gymnasium besuchen lassen und hoffte, in ihm dereinst eine Leuchte der medizinischen Wissenschaft zu sehen. Benno sträubte sich hartnäckig gegen diesen Plan. Gewiss, es musste Befriedigung verleihen, körperliche Leiden zu heilen, Wunden zu schließen, aber sein ganzes Leben mit dem Anblick von Krankheiten, von hässlichen Zerstörungen zubringen, all das Elend unserer Hinfälligkeit Tag ein, Tag aus von neuem zu studieren, dazu fühlte sich Benno nicht stark genug. Ein prophetisches Gefühl ängstigte ihn, er werde als Arzt keine frohe Stunde mehr genießen können, er werde die Welt durch eine blutige Brille ansehen. Der Literatur- und Kunstgeschichte wollte er sich einstens widmen, ein Studium, zu dem der Vater schon aus materiellen Gründen nie seine Zustimmung geben konnte. So oft die Berufsfrage besprochen wurde, kam es zu hitzigen Auseinandersetzungen, bei denen die Mutter bittere Tränen vergoss. »Wein nicht, Mutter«, tröstete Benno die alte Frau, wenn der Vater den Hut aufgesetzt hatte, die Tür wütend zugeworfen und das Haus verlassen hatte, um durch erregtes Spazierenlaufen in den Promenaden seinen Kummer zu ersticken. »Flenn nicht, Mama. Wenn ich erst einmal ein berühmter Mann bin, wird sich der Vater schon beruhigen. Ich kann nun einmal kein Bauchaufschneider werden. Es interessiert mich nicht, wie die Leute inwendig aussehen. Mir ist ein gutes Gedicht lieber wie der schönste Blinddarm. Hab Vertrauen in mich und putz da die Tränen ab.« Und die alte Frau trocknete ihre Tränen. Sie hatte ja so gern Vertrauen zu ihrem einzigen Kind. Man konnte es unter diesen Umständen beinahe ein Glück nennen, dass Stehkragen Senior starb, ehe die Berufsfrage zur Entscheidung drängte. Benno ging damals in die Untersekunda und machte statt der Schulaufgaben Gedichte an den Mond, an die Lotusblume und andere aus Heinrich Heine entlehnte Requisiten der Verliebtheit. Die Mutter, die schon früher dem Vater bei der Arbeit geholfen hatte, führte opfermutig das kleine Geschäft weiter, aber trotz verzweifelter Anstrengungen ließ sich kaum so viel herauswirtschaften, dass Benno das Gymnasium weiter besuchen konnte. Nur wenige Jahre überlebte seine Mutter den Vater. Benno fand sich kurz vor dem Abiturientenexamen allein auf der Welt, als Erbe eines Geschäfts, von dem er nichts verstand und zu dem er keine Neigung hatte. Wo sollte das Geld zum Studieren herkommen? Alle seine Hoffnungen brachen zusammen. Es blieb keine Wahl, ein Brotberuf musste ergriffen werden. Freunde der Familie nahmen sich des jungen Menschen an, der eine fatalistische Gleichgültigkeit zur Schau trug, liquidierten das heruntergekommene Geschäft, retteten dem Erben eine unbedeutende Summe und verschafften ihm mit Mühe durch die Protektion von Leuten, die Benno kaum dem Namen nach kannte, eine Stelle als Lehrling in der Industriebank. So sehr dieser Beruf Benno bald zuwider ward, er fand Zeit seines Lebens nicht mehr die Energie, sich loszureißen und einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Mit ein paar Möbelstücken aus dem Nachlass der Mutter, mit ein paar Bildern richtete sich Benno ein bescheidenes Heim ein. Dem Bild der Mutter gab er den Ehrenplatz über dem Sofa, das Bild des Vaters aber, das er nicht ohne Groll betrachten konnte, verkaufte er mit allerlei Gerümpel. Seine Schulbücher warf er an einer unbeobachteten Stelle in den Main. Den voreiligen Verkauf des väterlichen Bildes bereute er freilich später, denn als er älter und reifer geworden war, erschien ihm sein Vater mitunter doch in einem ganz anderen Lichte, als ihn seine jungenhafte Unduldsamkeit gesehen hatte. Der alte, abgearbeitete Mann hatte es in seiner Einfalt sicherlich sehr gut mit ihm gemeint, vielleicht am besten von allen Menschen. Jetzt hätte Benno gern ein Bild seines Vaters besessen, Aber nun war es zu spät. Aus der Verwandtschaft lebte nur noch eine sagenhaft alte Tante, der Benno niemals geschrieben hatte und von der er lediglich die Erinnerung besaß, dass seine Mutter gelegentlich von ihr als von der geizigen Amalie gesprochen hatte. Nach langem Zögern frug er brieflich bei ihr an, ob sie ein Bild seines Vaters hätte. Der Brief kam zurück mit dem Vermerk: Adressatin seit Jahren verstorben. Wenn nun Benno auch keine Fotografie seines Vaters besaß, so war das Brautbild über dem Sofa doch nicht ohne Gegenstück. Dieses Pendant freilich war abermals ein echt bennosches Kuriosum. Da hing nämlich in breiten Goldrahmen, säuberlich unter Glas, eine Landkarte von Deutschland. Ursprünglich hatte ein Plan der Stadt Frankfurt diesen Platz eingenommen. Aber als der einmal von der Wand gefallen war, hatte Benno diesen Zufall für einen Wink von oben erklärt und sagte: »Dein Vaterland muss größer sein«, und ersetzte den Stadtplan durch die Karte von Deutschland. Statt des väterlichen Bildes prangte also ein Bild des Vaterlandes über dem Sofa, neben dem Bilde seiner leiblichen Mutter das Bild der geistigen Mutter. Oft stand Benno vor dieser Landkarte, fuhr mit dem Zeigefinger die Grenzlinien entlang, gleichsam die Karte liebkosend, und flüsterte: »Dies ist das Herz der Welt.« Ja, dieser kleine, bucklige Mensch war ein glühender Patriot, und seine Überzeugung lautete: »Es ist eine Streitfrage, ob es ein Glück ist, überhaupt geboren zu sein. Wenn man aber schon einmal geboren wird, dann ist es das größte Glück, in Deutschland geboren zu werden.« Deutschland, das war ihm nicht ein Land, in dem man zufällig zur Welt kommt. Deutschland war ihm das Land der Länder, der Tempel der Menschheit. In deutscher Sprache hatte er reden, denken und fühlen gelernt. In deutschen Schulen war er erzogen. Alles, was er an Bildung und Kultur genoss, war für ihn unmittelbar und unlösbar mit dem Deutschtum verknüpft. Er ging so weit zu behaupten, Shakespeare sei in deutscher Sprache tausendmal schöner als in englischer. Und alle seine liebende Freude an Naturschönheit wurzelte in der Anschauung deutscher Natur. Oder war es nicht ein deutscher Wald gewesen, der ihn zuerst seine Geheimnisse hat erahnen lassen? War es nicht ein deutscher Strom, dessen Rauschen ihm zum ersten Mal Unendlichkeit gesungen hatte? Waren es nicht deutsche Wiesen, in denen er sich als Kind getummelt, in denen er als Jüngling den Wolken nachgeschaut und den Gesang der Vögel enträtselt hatte? Mochte Italien immerhin das Land sein, wo die Zitronen blühen, in Deutschland wuchs der Blütenedelste, die blaue Blume der Romantik. Mochten immerhin kalte Wissenschaftler die Internationalität der Gestirne nachweisen, seinem liebenden Überschwang waren es deutsche Sterne, die ihm des Nachts zu Häupten leuchteten. Ja, er zweifelte in seinem tiefsten Innern nicht daran. Der alte Jehova hatte sicherlich längst das Hebräische als himmlische Hofsprache abgeschafft, und wenn er jemals wieder den Menschen Gesetzestafeln aufschreiben würde, so würde er's im reinsten Hochdeutsch tun, in der neuesten Orthographie. Wohl eine Stunde mochte Benno in Gedanken auf dem Sofa gelegen haben, als es plötzlich klopfte. Er hatte während dieser Stunde nur ein einziges Mal seine Siesta für einen Augenblick unterbrochen gehabt, als es durch das offene Fenster herübergetönt hatte: »Du meine Seel, du mein Herz, du meine Wonne, du mein Schmerz.« Da hatte er schnell das Fenster geschlossen. Nein, er konnte jetzt die Käsbergerin nicht singen hören und hatte sich wieder auf das Sofa gelegt und weitergeträumt. Frau Petterich brachte den aufgebürsteten Mantel. »Liechen Sie schon im Bett?« fragte sie an der Türe. Warum machen Sie dann kein Licht an? Sie sind wohl lang nimmer vom Sofa heruntergeplumpst. Oder wollen Sie sich gern den Kopf am Bücherregal einrennen? Herr Stehkragen, Sie gefallen mir nimmer. Was hocken Sie denn jetzt schon wieder eine Ewigkeit im Dunklen und fangen Grillen? Ich kann Ihnen nur sagen, seien Sie froh, dass Sie nicht mein Mann sind. Mit Ihnen tät ich einmal Deutsch reden. Aber mit Musikbegleitung von meinem Teppichklopfer. Sie brauchen kein Licht anzuzünden, rief ihr Benno zu, indem er sich melancholisch vom Sofa erhob. Halten Sie mir bitte den Mantel, ich gehe noch aus. Wie kann ich Ihnen den Mantel halten, wenn ich nix guck, beklagte sich Frau Betterich. Kommen Sie wenigstens heraus auf den Gang, da brennt der Petroleumfunsel. Und während sie ihm den Mantel hielt, ließ sie ihre Blicke mütterlich bekümmert über Benno gleiten, und ein tiefer Seufzer entstieg ihrem molligen Busen. »Seien Sie nicht böse, liebe Frau«, entschuldigte sich Benno, »seien Sie nicht böse, wenn ich manchmal etwas sonderlich bin. Ich kann nichts dafür.« »Kann ich etwas dafür?« empörte sich seine Hauswirtin. »Aber ich weiß schon, was Ihnen fehlt. Ich bin eine alte Frau, mir machen Sie nichts vor.« »Soll man's für möglich halten. So ein alter Esel muss ich noch eine Eselin suchen.« »Na ja, mir kann's recht sein. Meinetwegen fahren Sie in die Türkei und heiraten gleich ein Altjungfernstift. Vielleicht tun Sie dann wieder zur Vernunft kommen.« Und sie zog dem kleinen Benno in ihrer Erregung den Mantel so energisch über die Schultern, dass er beinahe vornüber gestolpert wäre. Benno ging im Dunkeln dem Walde zu, er biss sich auf die Lippen, das Weinen war ihm nahe. Sie hatte ja so recht, die gute Frau Petterich, wenn sie auch auf einer falschen Fährte war. »Ja, ich bin ein alter Esel«, sagte er sich, »aber hat nicht auch Titania einen Esel in den Armen gehalten? Ich bin ein alter Esel und ich verdiene Prügel, mit einem weit härteren Instrument als mit einem Teppichklopfer.« Aber während er sich so bittere Vorwürfe machte, schwoll sein Herz von Süßigkeit, und alle Versuche, Martha aus seinem Gedächtnis zu reißen, gruben ihr Bild nur noch tiefer darein. Er wandte sich um und blickte auf das nächtliche Frankfurt hinab.